Dialoge Seite 9. Mag die Führung der Staatsgeschäfte einem Alleinherrscher oder einer Oligarchie oder dem ganzen Volke selbst anvertraut sein, so wird doch kein Krieg, keine geschäftliche Unternehmung, keine innere Reform gelingen, wenn man sich nicht dieser Hilfsmittel bedient, die du zurückzuweisen scheinest, die du aber selbst anwenden wirst müssen, wenn der König von Frankreich dich mit der Durchführung auch nur des kleinsten Staatsgeschäftes betraut. Seite 10. Hat denn die Politik mit Moral irgendetwas gemein? Hast du jemals auch nur einen Staat gesehen, der sich von den gleichen Grundsätzen leiten lässt, welche die bürgerlichen Sittengesetze beherrschen? Dann wäre doch jeder Krieg ein Verbrechen, auch wenn sein Anlass ein gerechter wäre. Nichts wäre gesetzlich, außer es wäre auf dem Rechte begründet. Ich halte daher an dem, was ich eben sagte, auch für die zeitgenössische Geschichte fest. Jede Herrschermacht hat die Gewalt zum Ursprung oder, was dasselbe ist, die Verneinung des Rechtes. Seite 11. Siehst du übrigens nicht, dass dieses Wort Recht von grenzenloser Unbestimmtheit ist?